wollte wirklich mit dir reden, doch du willst gar nicht reden. Ich geb zu, du willst reden, doch ein Gespräch heißt für dich ein Monolog von dir allein geführt. Und wenn ich was sage, dann sitzt du und frag nach dem Wie, was und warum. Warum redest du nicht weiter? Bitte sag mir alles, was du weißt. Du bist so unglaublich klug, bitte sag mir, was du weißt. Ich bin nichts wert ohne deine Worte, die mein Leben dirigieren. Und ich will nicht weiterleben, ohne dass du mit mir redest. Bitte rede mit mir, sag mir, was soll ich tun? Ich bin Chaos, 23 Jahre alt, auf der Suche nach Ordnung, nach Wärme, nach einem Sinn im Leben. Ich vermisse